Transparenz für die Ohren. Es ist 20 Uhr. Marc, wenn du so nett bist, da hast du schon. Aufzeichnung läuft. Ich begrüße euch alle zur heutigen Bundesvorstandssitzung am 18. Juni 2015. 20 Uhr. Wir starten. Für das Protokoll ist Gabriele da und ich begrüße die Hermi, den Christos, Lothar, den Marc, den Stefan und den Sekor. Schönen guten Abend. Zieht mich bitte jemand hoch? Da ist der Maja Michael. Die Frage ist, wo steckst du? Im Sprecherraum. Ah, gefunden. Hallo Michael. Hallo miteinander. So, ich setze jetzt hier nochmal das Protokollpad in den Chat. Der Bernd hat sich entschuldigen lassen, schreibt aber, eventuell schaffe ich es noch rechtzeitig, schauen wir mal. Wir kämen dann zur Feststellung der Beschlussfähigkeit und die ist nach meiner Ansicht nach vollgegeben. Und kommen zum Top 1 Genehmigung des letzten Protokolls, das ist die letzte Vorstandssitzung gewesen. Und das Protokoll ist damit angenommen. Top 2, Hinweis auf den nächsten Termin der Bundesvorstandssitzung. Der ist am 2.7.2015, 20 Uhr, auch wieder hier im NRW-Mammel. Und so können wir direkt übergehen zum Top 3, Bericht des Vorstands. Seko, bitte. Ja, auch von mir einen schönen guten Abend zusammen. Ich hätte die Bitte, dass jemand kurz einen Stichpunkt mitprotokolliert. Ich sitze im Auto und habe leider die Möglichkeit gerade nicht. Ich war seit der letzten Vorstandssitzung beim Bufo-Wochenende in Völklingen. Dann war ich bei der Aufstellungsversammlung Sachsen-Anhalt. Ich war beim Landesparteitag Rheinland-Pfalz. Ich war bei der Marina Kassel. Und ich habe die üblichen Mumble-Sitzungen gemacht, die wir hier immer haben. Das ist von mir erstmal alles. Okay, ich denke, das sollte heißen, gibt es Fragen? Dann gebe ich das mal so weiter. Gibt es Fragen zum... Fragen dazu? Genau, gibt es Fragen zu Sigma oder an Sigma? Das ist nicht der Fall. Dann mache ich direkt weiter. Ich hatte seit der letzten Bufo-Sitzung, auch war ich bei der Bufo-Klausur in Völklingen. Ich war bei den Bufo-Sprechstunden. Ich war im Abstimmungsmammel der Rechtsabteilung. Ich hatte ein Real-Life-Treffen mit der Rechtsabteilung in Hannover. Ich habe mal wieder die Zeit genutzt, am Stammtisch in Hannover vorbeizuschauen und jetzt am letzten Wochenende bei der Marina Kassel. Gibt es Fragen an mich? Ich sehe niemanden. Dann gebe ich weiter. Christus, bitte. Also ich habe halt die normalen administrativen Sachen gemacht, die jeder von uns macht. Dann halt die Marina Kassel, wo ihr auch da wart. Die Bufo-Klausur war ich auch. Bufo-Sprechstunde habe ich zwei mitgemacht. Dann habe ich in der VDS-Demo in Berlin war ich, im NSA-Ausschuss in Berlin war ich, in der FSA in Frankfurt am 6.6. war ich. Ich werde gleich meinen Terminkalender einposten, damit ihr alle wisst, wo ich überall noch war. Es gab noch einige Termine. Gibt es Fragen dazu? Ich sehe keinen. Ist der Bernd inzwischen da? Okay, das scheint nicht der Fall zu sein. Bernd hat ansonsten eingetragen. Bufo-Sprechstunde, SG-Websatz-Sitzung, Polgef-Sitzung, Tickets, Mail, Telefonate, weitere Mumbles und ein Hinweis wegen Pet-Zulassung. Okay, das können wir dann nochmal klären. Dann würde ich den Stefan bitten. Ach so, Stefan kann nur schreiben. Stefan kann uns hören, aber er kann ansonsten nur schreiben und bittet darum, dass ich die, beziehungsweise dass die Kontostände vorgelesen werden. Das will ich wohl gerne tun, Kontostände. GLS Hauptkonto 7.117,41. GLS Festgeld 469.627,97. GLS P-Shop 7.468. Und GLS Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb 19.459,29. Dann haben wir noch die Skatbank mit dem Beitragskonto 104.360,68. Gibt Gesamt 607.966,03. Alles andere hat er hier noch eingetragen. Wer mag, kann das gerne dort nachlesen. Waren einige Termine. Besprechung mit dem Wirtschaftsprüfer, Bufo-Klausur, LAFO-Sitzung Schleswig-Holstein. Stefan hat teilgenommen am Lauf gegen rechts in Hamburg und war auch Protokollant beim Kreisparteitag in Kiel. Sitzung in Schleswig-Holstein beim LAFO und auch bei der Marina Kassel. Fragen dazu? Das ist nicht der Fall. Lothar, bitteschön. Ja, bei mir hat sich auch ein bisschen angesammelt, weil ich war ja letzte Vorstandssitzung nicht da und danach die ist wegen Feiertag ausgefallen. Da war zum einen das Treffen der Landes- und Bundesschatzmeister in Berlin im Mai, 16. oder 17. Mai. Dann zum Termin von der letzten BUFO-Sitzung war ich in Hamburg beim Wirtschaftsprüfer zur Vorabbesprechung. Dann war die BUFO-Klausur in Völklingen. Ich war in der FSA, bei der FSA in Frankfurt und in Griesheim, Marina Kassel und ansonsten so die üblichen Termine Schatzmeistermambel und Beitragsmambel. Dann mal so fange ich jetzt mal wieder an, so mit Rechenschaftsbericht den Stand darzulegen. Einzelne Landesverbände sind jetzt schon fast fertig. Freut mich insbesondere, dass die Bayern, die die meisten Gliederungen haben, schon soweit fertig sind, dass sie jetzt gleich bald in die Prüfung gehen können. Leider fehlen bei einigen Kreisverbänden nach wie vor die Unterlagen. Da möchte ich auch mal allen eindringlich ans Herz legen, wenn ihr einen Schatzmeisterjob auch auf Kreisebene annimmt. Auf Kreisebene ist es nicht so viel Arbeit in der Regel, aber wenn die nicht gemacht wird, dann müssen andere wesentlich mehr Arbeit leisten. Das heißt, da doch bitte mal in sich gehen, ob man da nicht so ein bisschen seine Arbeit auch machen kann. Ansonsten habe ich die Hoffnung, dass wir doch zumindest etwas früher fertig werden als letztes Jahr. Das heißt, dass wir wirklich jedes Jahr ein bisschen besser werden. Aber das wird sich dann im Laufe der nächsten Zeit noch zeigen. Vielen Dank, Lothar. Sind Fragen an Lothar? Das ist nicht der Fall. Dann würde ich Hermi bitten. Ja, Entschuldigung, ich habe Frosch im Hals. Okay, einen wunderschönen guten Abend auch von mir. Wir kommen wie üblich zu den Mitgliederzahlen. Die Gesamtmitgliederzahl beträgt aktuell 18.838 Mitglieder. Davon sind stimmberechtigt 5.723, das entspricht etwa 30%. Davon 75 schwebend und 1.363 verifiziert. Es gibt ein laufendes Update unter finanzen.piratenpartei.de/statistik. Da kann man sich jederzeit informieren. Gut, was habe ich gemacht? Das übliche Mails, Tickets, Mumbles, Telefonate und so weiter. Das Projekt Umstrukturierung und Evaluierung der Bundes- und auch Landes-IT läuft, macht sehr viel Arbeit im Moment. Niedersachsen hat beim letzten Mumble 170 Nachzahler nach Mahnwelle gemeldet. Das ist ziemlich cool. Sachsen hat vergangenen Sonntag Mahnstufe 2 gezündet. Da sind wir sehr gespannt, was da noch alles reinkommt. Ansonsten laufen auch Vorbereitungen für die Aufstellungsversammlungen der wahlkämpfenden Landesverbände. Bei der Marina Kassel habe ich mit Gordon zusammen das Web-to-Print-Projekt für einen P-Shop vorgestellt. Eine kleine Vorschau könnt ihr euch angucken. Der Link steht im Protokoll, wen es interessiert. Ansonsten war ich natürlich auch bei der BUFO-Klausur in Völklingen. Ich hatte die Ehre und das Privileg, beim Real-Life-Treffen der Rechtsabteilung in Hannover dabei zu sein. Ich war kurz im Anschluss danach noch in Berlin, habe die Bundesgeschäftsstelle besucht. Ich war beim Landesparteitag Rheinland-Pfalz und natürlich auch bei der Marina Kassel. Ansonsten hatte ich noch einen kleinen Termin hier im Kreisverband, der mir sehr viel Freude bereitet hat. Und zwar hat mein Kreisvorsitzender, der gleichzeitig auch Mandatsträger im Kreistag ist, einem Jugendzentrum im Nachbardorf geholfen, das Projekt integrativer Kindermittagstisch ins Leben zu rufen. Das war ziemlich cool. Wir waren da eingeladen als Partei und uns wurde quasi mit einigen anderen Helfern und Unterstützern gedankt. Es gab auch eine kleine Urkunde. Das war eigentlich ziemlich cool. Wen es interessiert, ich habe mal das Jugendzentrum verlinkt und ich habe auch ein Foto der Urkunde und von unserem stolzen Wirkungstreffer getwittert. Die Links sind im Protokoll. Ansonsten hatte ich sehr viel um die Ohren in letzter Zeit und ich werde nächste Woche etwas kürzer treten und bitte dafür um Verständnis. Aha. Danke, Hermi. Gibt es Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann würde ich den Marc jetzt bitten. Ja, ich war auch auf der Bufo-Klausur in Völklingen mit dabei, daran angegliedert die Demo vom Bundesverfassungsgericht gegen oder die Geburtstagsfeier und gegen immer weitere Einschränkungen von den Rechten des Verfassungsgerichts. Dann war ich auf der Aufstellungsversammlung Sachsen-Anhalt, am Landesparteitag Rheinland-Pfalz, auf der Marina Kassel, die in Verbindung mit der FSA-Demo in Kassel, wo wir uns vor der SPD-Zentrale in Kassel dort niedergelassen haben, kurz. Ich war hier lokal am Stammtisch in Neumarkt und habe an diversen Mumbles teilgenommen. Dankeschön, Marc. Gibt's Fragen an Marc? Dann bitteschön, Michael. Ja, in letzter Zeit vor allem Vorbereitung des Bundesparteitags und ansonsten das, was hier schon oft runtergebetet worden ist, Bufo-Klausur, Bufo, Sprechstunde, Abstimmungsmumble, Rechtsabteilung und Marina Kassel, wo es mir jetzt gelungen ist, auch Geoffrey für die Antragskommission zu Shanghai und ansonsten weise ich auf mein Vorstandstagebuch, was ich demnächst hoffentlich vervollständigen kann. Du hast mal Geoffrey genommen? Nicht weggenommen, der kann auch mal zwei Sachen tun. Okay. So, gibt es Fragen an Michael? Meine habe ich gerade gestellt. Ja. Aber gibt's, es gibt keine weiteren. Bitte? Gibt es bei der Vorbereitung zum BPT irgendwas Besonderes? Brauchst du Hilfe? Läuft es? Können wir irgendwas tun? Im Moment läuft es. Wir haben nachher noch ein Abstimmungsmammel bezüglich Catering. Ich hoffe, da werden dann offene Fragen geklärt werden können. Und ansonsten läuft es im Moment eigentlich ziemlich rund. Das klingt sehr positiv. Wenn das sein soll, Michael, schrei bitte. Keine Sorge. Okay, danke. Wenn da nichts weiter ist, dann können wir direkt übergehen zum Top 4 Anträge. Ich sehe für heute drei Stück und würde mit dem Ticket 14993 anfangen. Das ist die Teilnahme an der Kampagne Verfolgungsprofile. Ist Antragstellerin, ist die hier? Das scheint nicht der Fall zu sein. Also, es geht darum, der Bundesvorstand möge beschließen, dass wir, die Piratenpartei Deutschland, der Kampagne Verfolgungsprofile offiziell unsere Unterstützung zusagen, damit die Piratenpartei als Unterstützer auf der Kampagnenseite genannt werden kann. Des Weiteren auch, um für die Kampagne über unsere Kanäle mobilisieren zu können. Falls euch die Kampagne bisher nichts sagt, einige Infos zur Kampagne findet ihr unter anderem. Aha. Kann da irgendjemand was Näheres zu sagen? Ich würde auch ganz gerne was dazu wissen, wenn ich schon der Verantwortliche für wo bin. Also ich weiß, es gab irgendwelche Sachen in Kassel, eine Aktion oder auch in Berlin-Tegel, davon habe ich gehört. Also jetzt mal grundsätzlich da genannt zu werden, habe ich nichts gegen, aber wenn ich die HP jetzt aufmache, der letzte Eintrag ist irgendwie vom Ende März. Ja, weiß ich nicht. Ist denn keiner da, der Antragsteller wenigstens? Oder irgendjemand, der sich da mit auskennt? Ich schau mal nicht. Ja, wir sollten es dringend hinbekommen, dass wir irgendwann die Antragsteller zur Sitzung einladen, weil so macht es in der Regel ziemlich wenig Sinn. Das sehe ich auch so, ja. Ich würde vorschlagen, den Antrag entweder ablehnen oder zu vertagen. Vertagen, schließe ich mich an, also vertagen. Kann jemand dann sich umkümmern, dass, wenn wir den vertagen, dass die Antragsteller oder die Antragstellerin dann zur nächsten Sitzung eingeladen wird? Ja, mache ich. Auch bei allen anderen. Sollte jetzt hier keiner sein. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Okay, dann habe ich. Okay, kein Problem. Wir vertagen den auf die nächste Bundesvorstandssitzung. Antragstellerin wird explizit nochmal informiert, um dann nach Möglichkeit auch anwesend zu sein. Da habe ich gerade einen Tweet gekriegt. Der Bernd ist da. Entschuldigung, Bernd, ich habe dich übersehen. Hallo. Sprechen geht nicht. Okay, Bernd, dann machen wir es so, wenn du was hast, schieb's doch mit in den Pet-Chat, dann kann ich es mit nach außen bringen. Ja, du bist eigentlich fast gar nicht zu verstehen gerade. Okay, wie gesagt, wenn was ist, schieb's in den Pet-Chat. Wenn wir es da sehen, dann können wir dann darauf eingehen, okay? Danke. So, 4.1 haben wir vertagt auf die nächste Sitzung. Antragstellung wird informiert. Punkt 4.2, das ist das Ticket 14416. Antrag auf Beschaffung eines Urteils. Haben wir da den Antragsteller da? Haben wir den Sekor immer gesagt? Und Carsten, die Sekor immer sagt, du musst nachwerfen. Oh, Moment. So, bin ich jetzt wieder zu verstehen? Ja. Hervorragend. Ja, siehst du, war die Zeit wieder um. Nach 18 Minuten, das wird immer kürzer. Du solltest dir mal größere Münzen besorgen, nicht immer 1-Cent-Münzen einwerfen. Okay, wir waren beim Antrag auf Beschaffung eines Urteils. Michael hatte gefragt, ob der Antragsteller da ist. Scheint nicht der Fall zu sein. Ich würde vorschlagen hier, die Beschaffung des Urteils würde 15 Euro kosten, so wie ich das bislang mitgekriegt habe, dass wir nochmal gucken, ob es inzwischen auch frei verfügbar ist. Kann mir mal jemand erklären, warum wir das machen müssen? Also ich frage da jetzt mal ganz ehrlich, da gibt es auch andere Gliederungen. Also ich verstehe den Sinn darin nicht. Nö, das ist, also wir müssen das nicht machen, das ist halt ein Antrag, der uns erreicht hat. Ich denke, da sollten wir auch nicht so viel Energie reinstecken. Genau, da gibt es auch noch andere Quellen. Wir können aber gerne gucken, beziehungsweise ich kann auch gerne versuchen, das zu recherchieren, ob das Urteil inzwischen irgendwo frei verfügbar ist. Und wenn ja, dann kann ich es gerne irgendwo publizieren oder beziehungsweise den Link irgendwo mit reinsetzen. Also ich enthalte mich. Okay. Stefan schreibt gerade im Fact-Chat, dass es noch immer nicht frei verfügbar ist. Okay. Also ich bin nicht bereit, da 15 Euro für auszugeben. Der Rest enthält sich. Wie gesagt, wir können es gerne mal recherchieren. Ansonsten haben wir es leider nicht. Okay, gibt es noch weitere Stimmen? Gott, ich glaube, so uneinig waren wir uns noch nie. Gibt es da noch Redebedarf zu dem Antrag? Ja, die Frage ist, ob wir nicht in der Partei nicht einen Jurastudenten haben, der da eventuell umsonst dran kommen würde. Ja, das beziehe ich meine Recherchen mit ein. Gut, dann kämen wir zu 4.3. Das ist das Ticket 14.099. Das ist ein Antrag auf Bereinigung der Piratenpads. Der Antragsteller, ist der da? Nee, der Boris ist nicht da, aber ich kann gerne ein paar Worte dazu sagen. Es steht aber im Prinzip schon alles drin. Wir sind gerade dabei, so ein bisschen die IT aufzuräumen und dabei ist eine große, große, große, lange Liste von ziemlich alten Pads entstanden. Es sind circa 250.000 Pads, die seit über 2 Jahren nicht aufgerufen wurden. Also definitiv nicht aufgerufen, nicht nur nicht benutzt. Und das verschlingt so ein paar Ressourcen und wir würden die gerne einfach mal löschen. Der ursprüngliche Antrag sah vor, dass wir das in verschiedenen Intervallen angehen und auch die Pads am Schluss rausschmeißen, die älter als 1 Jahr sind. Ich habe dann allerdings ein paar Hinweise von Leuten bekommen, dass es durchaus auch Pads gibt, die älter als 1 Jahr sind, die aber noch gebraucht werden, weil sie eventuell wichtige Informationen enthalten können, wie zum Beispiel Dinge zu Beauftragungen oder zu Parteitagen oder AVs oder Wahlkämpfen und so weiter. Das macht natürlich keinen Sinn, wenn das Zeug in Pads aufbewahrt wird, wenn eventuell Informationen drinstehen, von denen andere auch profitieren könnten. Aber grundsätzlich, bevor da irgendwas Wichtiges verloren geht, habe ich jetzt den Antrag geändert auf alles als älter als 2 Jahre. Und ich würde um eure Stimmen bitten. Ich sehe da den Bastian am Mikrofon. Bitteschön. Ja, schönen guten Abend. Siko, wolltest du erst was sagen? Ja, ich hätte nur eine ganz kurze Frage. Und zwar steht im Antrag, dass der letzte Stand als HTML exportiert und archiviert wird. Wie käme man dann an diesen HTML-Ex, man feststellt, das Pad, das man sich irgendwo als Link gespeichert hat, ist nicht mehr da? Und die zweite Frage ist, betrifft das nur Pads, die offen sind oder betrifft es auch Pads, die innerhalb eines Team-Pads vorhanden sind, aber eben seit mehr als 2 Jahren nicht mehr. Also man kommt da dran, indem man ganz einfach eine E-Mail an die IT schreibt und es betrifft alle Pads, die älter als 2 Jahre sind, also sowohl die offenen als auch die Team-Pads. Das heißt also auch beispielsweise die und secor.piratenpad.de, ob die älter als 2 Jahre sind, würden davon betroffen. Korrekt, älter als 2 Jahre und ganz wichtig, nicht benutzt und nicht aufgerufen. Okay, danke. Okay, dann habe ich jetzt noch eine Wortmeldung von Lothar. War der Bastian nicht eben noch? Ich ziehe dich aber vor, weil du abstimmst. Ach so. Also grundsätzlich, der Antrag ist wichtig, sammelt sich viel Müll an in den Pads, auf dem Pad-Server. Ich weiß aber, dass manche die Pads nicht so nutzen, wie sie eigentlich sind. Manche nutzen die tatsächlich um da was dauerhaft zu dokumentieren. Das heißt, es sollte vorher am besten auf die Vorständeliste eine Warnung kommen, ein paar Wochen vorher, dass das jetzt durchgezogen wird und dass jeder, der Pads zum Archivieren nutzt, doch bitte das ins Wiki übertragen soll. Also eine Warnung wird es nach meinem Planungsstand auf jeden Fall geben, im Zweifelsfall an jede E-Mail-Adresse, die auf diesem Pad mal registriert war oder die überhaupt registriert war, damit auch ja jeder informiert ist. Das wäre optimal. Okay, Bastian. Ja, nochmal ein Ansatz, schönen guten Abend. Ich habe da so meine üblichen Bedenken. Erstens sind es ja Daten, die andere dort hinterlegt haben. Die zu löschen ist immer kritisch, immer problematisch. Insbesondere, wir haben erst Nutzungsbedingungen für PET seit einer gewissen Zeit, nicht seit über 2 Jahren, sodass Leute, die diese PETs benutzt haben, durchaus nicht die Nutzungsbedingungen anerkannt haben zu der Zeit, als sie dieses PET angelegt haben. Ich würde daher empfehlen, tatsächlich erstmal eine vernünftige Datensicherung zu machen von den PETs, die auch leicht zugänglich wieder ist, damit man eben auf Anfrage das PET wieder hervorholen kann. Also diese periodischen Zuwachssicherungen, weiß ich nicht, ob das ausreicht. Löschen kann man das, was gesichert ist, mit Sicherheit irgendwie tun, aber nicht endgültig. Das heißt, es muss eine vernünftige Archivierung geben. Danke. Ja, das steht auch in dem Antrag drin, dass die PETs archiviert werden. Und wie gesagt, das ist ja auch Plan, dass alle, die sich mal registriert haben, angeschrieben werden und darauf aufmerksam gemacht werden, dass PETs gelöscht werden. Wer also dann irgendwas Wichtiges hat, was nicht gelöscht werden soll, wird dann dazu angehalten, das entweder irgendwo anders zu sichern oder zumindest das PET nochmal aufzurufen, damit es aus der Regelung rausfällt. Wortmeldung. Okay, bitte, Sigmar. Ich denke, die PETs zu löschen, weil wir tatsächlich eine ganze Reihe von Leuten haben, die irgendwelche alten Planungsaktionen, irgendwelche Redemanuskripte, irgendwelche Notizen und so weiter in PETs abgelegen. Und die zu löschen, wenn das nicht so wiederhergestellt werden kann, wie das PET jetzt existiert, in einfach einen Datenbankdump einspielt oder einen Teil der Datenbank wieder zurückspielt, halte ich für relativ kritisch. Falls wir das doch beschließen, würde ich dringend darum bitten, dass man als Betroffener eine E-Mail bekommt, bei der man die Möglichkeit hat, im Löschen der PETs zu widersprechen. Also ich möchte beispielsweise, dass wir alte PETs oder auch die ich irgendwann mal angelegt habe, ich möchte die behalten können. Also dass die dann definitiv gelöscht werden, selbst wenn ich das nicht will, halte ich für kritisch. Okay, ihr habt scheinbar entweder den Antrag nicht richtig gelesen oder mir nicht zugehört. A, es werden PETs archiviert. B, PETs, die wichtig sind, die für euch wichtig sind, werden nicht gelöscht, beziehungsweise fallen aus dieser Regelung raus, wenn sie nicht benutzt werden. Und als nächstes haben wir dann natürlich das große Problem, wenn wir jetzt sagen, okay, wir wollen die PETs nicht löschen, dann brauchen wir halt irgendwie eine Alternative dazu, wo wir das Geld dafür herbekommen. Ja, wir haben das Problem, dass in der Bundes-IT Geld fehlt. Ich habe den Auftrag bekommen, das irgendwie umzustrukturieren und Kosten einzusparen, und da gehören solche Maßnahmen halt nun mal leider mit dazu. Solange das Geld nicht da ist, müssen wir irgendwelche Maßnahmen treffen, die uns vielleicht alle ein bisschen wehtun, aber irgendwas müssen wir machen. Wortmeldung. Kleiner Moment. Wer war jetzt eben der Erste mit Wortmeldung? Also ich warte schon eine ganze Weile hier. Ja, das hängt an der Reihenfolge. Ich fange mal mit an, wenn das jetzt hier im WUFU keine Wortmeldung mehr gibt, ja, mit HKT. Entschuldigung, dann war es doch der Marc. Sorry, bitte Marc. Gibt es eine Möglichkeit, beispielsweise nicht die ganzen Pads zu löschen, sondern zum Beispiel die ganzen, die alten Varianten oder so eines Pads, weil ja, ich denke mal, dass wenn man sich so ein Pad anschaut oder wenn, wie das entsteht, dann werden ja hier 100.000 Zwischenstände irgendwie gespeichert, und wenn man die quasi löschen würde und die jeweils letzte Version bliebe erhalten, dann gingen quasi keine wichtigen Daten verloren, aber ich denke doch, ein erheblicher Teil der Datenbank könnte eingespart werden. Die Frage kann ich so nicht beantworten, müsste ich nachhaken und dir die Antwort dann später geben. Aber das wäre eine Lösung, die meinem Dafürhalten definitiv einfacher zu vermitteln wäre. Okay, dann gehen wir jetzt mal runter in den Sprecherraum. Hier gerade 15, bitte. Ja, ich wollte nochmal darauf hinweisen, dass wir sehr viel Parteiwissen in PETs in der Tat archiviert haben. Ich denke zum Beispiel an die ganzen Wahlprüfsteine. wenn da wirklich eine Löschung stattfindet, dann brauchen doch eine ganze Menge Leute doch eine ganze Menge Zeit, um das an anderer Stelle zu archivieren, weil ich denke, sowas darf einfach nicht verloren gehen. Dankeschön, ja. Bigbold? Also ich möchte mal sagen, dass Festplattenplatz ist nicht besonders teuer. Ja, und Archivierungen kann man trotzdem auch machen, dass man unveränderliche, sage ich mal, Stände hat. Aber ich denke mal, wenn man da drin was suchen will, wäre die eigentliche Installation ja noch sinnvoll. Ja, und die Instanz besteht ja weiterhin. Ich denke, was kostet denn? Um wie viel Terabyte handelt es sich denn da? Ja, oder wahrscheinlich sind es ein paar 10 Gigabyte oder nicht mal 10 Gigabyte. Ja, ich meine, mal ganz ehrlich, wie viel Platz willst du damit einsparen, Hermi? Ich kann die Zahlen jetzt gerade nicht nennen. Wir können das so machen, dass wir bzw. Boris den Antrag zurückzieht und ich entsprechend die Zahlen nochmal liefere und wir in der nächsten Sitzung nochmal darüber beratschlagen. Ja, wenn du jetzt, sage ich mal, 2 Kilobyte ausgehst pro Pad, ja, und das ist ungefähr eine Schreibmaschinenseite oder vielleicht auch mehr und hast dann wirklich 250.000, bei 2 Kilobyte sind das gerade mal 5 Gigabyte. Ja. Wigbold, ganz kurz, das sind wesentlich mehr, weil das Pad jeden einzelnen Tastenanschlag von jedem, der daran editiert, als Datensatz ablegt. Also das ist eine gigantische Datenmenge, die da entsteht und da eine Einsparmöglichkeit zu suchen, ist durchaus sinnvoll und nachvollziehbar. Aber wie gesagt, mir wäre halt eine Lösung wichtig, wo ich als User eines Pads trotzdem den letzten Stand, so wie Marc das vorhin formuliert hat, einfach als Pad nach wie vor da habe. Ich halt nur nicht mehr den Slider aufrufen kann, um zu gucken, wie sich's verändert hat. Das ist aber ein tragbarer oder ein akzeptabler Verlust. Also das wäre so die Lösung, die mir entgegenkäme. Allerdings kann ich halt den Aufwand, das dann umzusetzen, nicht abschätzen. Das müsste Boris dann tatsächlich mal beschreiben. Ja gut, aber also wie wir früher gearbeitet haben in Pets, war es auch so, dass wir Zwischenstände durchaus als Versionierung sozusagen genutzt haben. Ne? Naja. Ja, kenne ich auch das Problem. Aber das wäre ein Verlust, den man halt eben akzeptieren könnte. Aber wenn die Pets dann ganz weg sind und stattdessen irgendwie als HTML abgespeichert werden, das ist vielleicht suboptimal. Auch vor allen Dingen, wenn ich mir vorstelle, dass wir ja davon ausgehen, dass unsere privaten Pads eigentlich außer uns selber keiner liest. Und wenn die jetzt als HTML irgendwo rumfliegen, ist das auch kein Punkt, der das Ganze tatsächlich vertrauenserweckend macht. Wortmeldung? Bitte, Michael, bitte. GO-Antrag auf Vertagung auf die nächste Sitzung, dann soll Boris kommen und uns belastbare Zahlen vorlegen und dann können wir das doch viel sinnvoller diskutieren. Ja. Ja, oder? Ja, eins möchte ich noch sagen. Die Pads sind unglaublich wackelige Angelegenheiten. Also wer da wichtige Sachen wirklich archiviert, der sollte sich dringend überlegen, ob er das nicht doch woanders macht. Ich hatte auch mal selbst auf meinem privaten Pad installiert. Das ist grausam, das Teil. Das ist tatsächlich nicht zu einer sicheren Archivierung geeignet. Okay, vielen Dank. Und ich würde noch ganz gerne ergänzen, also gerade solche Sachen wie Wahlprüfsteine und so weiter. Leute, bitte speichert sowas nicht in den Pads, sondern packt das ins Wiki, wo Leute, die nach euch mal dran arbeiten müssen, weil ihr vielleicht nicht mehr da seid, auch noch drankommen. Nur mal so am Rande. Okay, vielleicht können wir das so festhalten, dass Pads halt keine Archivierungsmöglichkeit sind oder vielleicht eine sehr schlechte. Ansonsten würde ich mich dem Antrag von Michael anschließen, dem GO-Antrag, dass wir diesen Antrag auf die nächste Sitzung auch vertagen und Boris dann dazu bitten, beziehungsweise ihn vorher bitten, entsprechende Zahlen zu ermitteln. Ist das in eurem Interesse oder gibt es da Gegenstimmen? Naja, meine Meinung wird sich jetzt nicht unbedingt ändern. Bis zum nächsten Mal, aber wegen mir können wir es machen. Okay. Gibt es Gegenstimmen? Das scheint nicht der Fall zu sein, von daher vertagen wir das auf die nächste Sitzung. Würde ihr dann euren Namen rauslöschen oder ich lasse sie auch gerne raus, oder sonst haben wir eine Abstimmung. Dankeschön. Dann wären wir mit den Anträgen durch und kämen zu Top 5. Ach halt, eins will ich noch nachholen. Ich hatte für die Aufzeichnung vergessen bei dem Punkt 4.2, das war der Antrag auf Bischof eines Urteils, entsprechend vorzulesen, wie wir abgestimmt haben. Dafür war Michael, dagegen Carsten, Hermi, Enthaltung Marc, Christus, Sekur, Stefan, Lothar, Ergebnis abgelehnt. 4-3, wie eben beschlossen, wird vertagt, auch auf die nächste Sitzung. Damit sind die Anträge durch, wir kommen zum Top 5. Sonstiges Fragen an den Bufo. Seko hat schon mal eingetragen, er ist vom 1.7. bis 12.7. im Urlaub. Punkte für Sonstiges. Da steht der Gernot am Telefon, hätte ich bald gesagt, am Mikrofon. Hallo Gernot. Ja, schönen guten Abend zusammen. Ich habe ein kleines Anliegen. Ich habe am Dienstag einen Antrag eingereicht. Und zwar möchte ich gerne die Erlaubnis haben, zusammen mit den Sozialpiraten und mit der Arbeitsgruppe Bedingungsloses Grundeinkommen beim Bundesparteitag einen Infostand zu organisieren und zu betreuen. Der Antrag habe ich am Dienstag eingereicht, der ist wohl noch nicht bearbeitet worden soweit. Ich denke, es ist eigentlich, sollte es keine Gründe geben, dass wir so einen Infostand nicht dort aufbauen. Ich kann noch mal kurz den Antragstext mal rüber kopieren, wenn es interessant ist. Moment. Nee, brauchst du nicht. Warte mal, gerne. Wenn der Antrag da ist, dann ziehen wir den ja mit rein. Das wäre nicht das Problem. Ich denke, das wäre auch eine Möglichkeit, das per Umlauf zu beschließen. Ansonsten gebe ich gerne mal eben an Michael. Michael, kannst du da was zu sagen? Ja, ich habe euch ja auf die Vorstandsliste den Textentwurf für den Hausordnungsparteitag geschickt. Dort ist ja diese Frage auch behandelt. Kurz Frage in die Runde. Hat da jemand schwerwiegende Bedenken? Sonst würde ich die demnächst veröffentlichen und ab dann läuft das einfach per Beschluss der BPT-Orga. Dann können verschiedene Gruppierungen innerhalb der Piratenpartei, die Details stimmt, dann in der Hausordnung eben solche Anträge stellen und das machen wir so ein bisschen nach dem Prinzip First Come Serve und dann haben die Sozialpiraten ihren Stand. Ja, es gab auch in der Marine Anfragen von Baden-Württemberg, Sachsen-Anhalt und Rheinland-Pfalz, dass sie einen Stand, einen Wahlkampfstand machen. Also ich würde das ganz gerne irgendwo, dass es die BPT-Orga entscheidet, weil sie eben muss mit den Dings ein, also mit den Räumlichkeiten umgehen. Soweit ich jetzt da in Würzburg war, sehe ich da keine Probleme als solches, dass da irgendwelche Stände sind, grundsätzlich. Sehr gut. Also ich sehe das, was Michael formuliert hat, als ohne Probleme einwandfrei an und das so machen. Also von mir ein Go dafür. Ich möchte auch ausdrücklich unterstützen, dass viele AGs und Piratengruppen Infostände beim BPT machen. Wobei die Anzahl, glaube ich, begrenzt ist, wenn ich mich ja richtig verstanden habe, oder? So, im Entwurf der Hausordnung ist eine Zahl von 8 drin, aber wir werden das dann noch einmal im Lauf der detaillierteren Planung überdenken und schauen, ob wir die Zahl, wenn überhaupt so viel Nachfrage ist, nach oben schrauben können. Aber wer Interesse hat, soll einfach schon einmal einen Antrag stellen. Wie gesagt, come first, serve first. Ich weiß zwar jetzt nicht, wie dieser First ist. Ja, ich mein Englisch. Okay, aber ich denke, das dürfte sehr positiv sein. Gernot, hast du das so aufgenommen? Ja, danke. Ich denke auch, dass das reibungslos ablaufen wird. Ja, vielen Dank. Gern geschehen. Stimmbürger, bitte. Jo, ihr habt in der Marina Kassel einen Slot gehabt, Kapital, Parteifinanzen und so weiter. Rechenschaftsbericht 2013 steht ja drin, die Partei verfügt über 2,4 Millionen. Jetzt gibt's Leute, die meinen, nach diesem Vortrag auf der Marina Kassel, die Piratenpartei wäre pleite, also kann man dann so sehen als insolvent, hat jetzt die Piratenpartei ein Liquiditätsproblem, also so ein Liquiditätsengpass, oder wie genau dürfen die Leute dieses verstehen, die meinen, die Piratenpartei wäre pleite, weil eine Rückzahlung ansteht irgendwann? Da würde ich dann den Lothar bitten, der Stefan kann ja nicht sprechen im Mumble. Lothar, bitte. Ja, die Partei als Ganzes hat tatsächlich noch Geld. Es ist nur nicht unbedingt dort, wo es tatsächlich gebraucht wird. Ihr habt ja die Zahlen von Stefan gesehen, die er oben vorgetragen hat. Und die aktuelle Prognose ist nach dem jetzigen Buchungsstand in Sage, der wird sich noch ändern, weil noch nicht alle die Buchungen 2014 fertig haben. Aber so die aktuelle Prognose wäre, dass etwas über 640.000 Euro an den Bundestag zurückgezahlt werden müssen. Und dadurch bleibt natürlich auch weniger für die Verteilung am Ende übrig. Was wir uns da dann, wir wissen das ja jetzt schon ein bisschen, dass das so kommen wird. Und die Landesschatzmeister und Bundesschatzmeister haben sich da auch zusammengesetzt im Mai in Berlin. Was da kommen wird, ist ein Antrag am Bundesparteitag für die Satzungsänderung. Der wurde auch auf der Marina Kassel vorgestellt. Und da geht es dann darum, dass gemeinsame Infrastruktur, die Grundversorgung für die Partei, sowas wie IT, wie Bundesbuchhaltung, wie gemeinsame Versicherung, dass wir das tatsächlich auch dann wirklich gemeinsam stemmen müssen und dann entsprechend die Landesvorstände dann in Form der Landesschatzmeister mit ins Boot holen und alle gemeinsam dann entscheiden, was eben diese, in welchem Umfang diese gemeinsame Struktur aus der Parteienfinanzierung bedient werden soll, bevor dann die Weiterverteilung im Zuge des Länderfinanzausgleiches stattfinden soll. Der Satzungsänderungsantrag wird dann voraussichtlich dann auch am Wochenende in der Antragsfabrik auftauchen. Ja, okay, dann Nachfrage noch, und zwar die Piratenpartei hat ein Problem, dass sie auf Bundesebene nur einen Parteitag durchführen kann. Wenn man jetzt einen zweiten Parteitag haben wollen würde, also mal sagen wir nächstes Jahr oder so, ist es denn juristisch und satzungstechnisch möglich, dass die Landes-, Bezirks-, Kreisverbände die Kohle bezuschussen für einen Bundesparteitag? Ist das satzungstechnisch möglich? Ja, das ist absolut problemlos möglich. Wurde die Variante schon durchgesprochen auf diesen Treffen? Was wir tatsächlich durchgesprochen haben, war, dass wir das, was gemeinsam genutzt wird, dann entsprechend gemeinsam finanzieren. Das würde dann natürlich auch wieder entsprechende Mittel auf Bundesebene freimachen, dass eben solcher zweiter Bundesparteitag finanziert werden kann. Das war die Lösung, die wir da angegangen sind. Also ihr habt die Lösung Sockelfinanzierung. Okay, passt, danke. Okay, danke Lothar. PA02. Abend, ich hätte da gleich noch eine Nachfrage. Was ich jetzt da gehört habe, ist, da kommt eine Nachricht, wir müssen Geld zurückgeben. Ich gehe davon aus, das liegt daran, dass unsere Eigeneinnahmen nicht hoch genug sind. Welche Maßnahmen hat denn das Schatzmeister-Team in Planung, um diese Eigeneinnahmen zu steigern, damit solche Rückzahlungen nicht zum Regelfall werden? Also von Schatzmeisterseite werden wir deutliche Anreize geben, die wirtschaftlichen Geschäftsbetriebe in den Landesverbänden zu machen, indem wir, das ist auch Teil von dem Satzungsänderungsantrag, dann sagen, dass dies mit den Länderfinanzausgleich Berücksichtigung findet. Wir haben ja zum Beispiel momentan den Fall, dass teilweise Piratenshops außerhalb der Partei gibt, neben dem Piratenshop selbst, der integriert ist. Aber es gibt teilweise noch Shops, die außerhalb sind, dann ein bisschen Gewinnabführung machen. Und die kosten uns dann halt auch relativ viel Geld in der Parteienfinanzierung. Und das wäre halt etwas, wo man dann den Anreiz schaffen würde, das wieder zurückzuholen in den P-Shop, darüber laufen zu lassen. Und ansonsten wichtig für die Einnahmen ist natürlich auch, dass unsere Wahrnehmung wieder besser wird. Weil nur wenn wir entsprechend Rückhalt in der Öffentlichkeit haben, dann kommen neue Mitglieder, dann kommen Spenden von außerhalb rein. Und das ist das, was wir langfristig eigentlich brauchen. Okay, 402 hat eine Frage damit beantwortet. Also mal optimistisch beschlagen würde ich sagen, dass jetzt diese Shops einfach mal eine Schätzung 100.000 bringen. Das wäre ein Sechstel der Summe, die wir brauchen. Gibt es da weitere Pläne oder ist da noch was in Planung? Und damit wäre ich dann auch fertig. Ja gut, wir können mit solchen Mitteln halt nicht alles machen, das ist relativ klar. Was wir tatsächlich brauchen, das hatte ich ja schon gesagt, ist, dass wir wieder mehr Zuspruch bekommen. Wo die Einnahmen wegfallen, sind ja momentan Mitgliedsbeiträge und Spenden. Beides kriegen wir nur, wenn wir entsprechend wieder mehr Mitglieder bekommen. Beziehungsweise wenn die Mitglieder, die da sind, ihren Mitgliedsbeitrag auch bezahlen. Ich meine, wir können da von der Mitgliederverwaltung aus mahnen und streichen, wie wir wollen, aber wenn es nach wie vor Leute gibt, die sagen, nö, ich habe einfach keinen Bock, meinen Beitrag zu bezahlen, dann ist es halt auch schwierig und das tut der Partei auch nicht gut. Ja, ich denke, die Aussagen sind relativ eindeutig, ne? Okay, ich sehe im Moment niemanden mehr am Mikrofon. Wenn noch jemand eine Frage hat, dann möge er sich jetzt ganz schnell in den Sprechenraum begeben. Da ist nichts weiter. Dann wären wir auch mit dem Top 5 durch und ich beende dann die Sitzung um 20.47 Uhr. Bedanke mich bei meinen UFO-Kolleginnen und Kollegen und vor allem bei euch, dass ihr dabei zugehört habt, dass ihr Fragen gestellt habt und würde mich für heute verabschieden. Gabriele, vielen Dank fürs Protokoll. Marc, vielen Dank für die Aufzeichnung. Die kann dann auch aus. Intro und Outro Musik von Matthias Westner. East meets West unter Creative Commons.